4. Dialoge üben. Wiederholen Sie nach dem Bitte. Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Facharbeiter. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Ja, seit 8 Jahren. Sind Sie verheiratet? Nein, aber ich bin verlobt. Nein, ich lebe allein. Sind Sie verheiratet? Nein, ich lebe allein. Ich habe einen Freund. Sind Sie verheiratet? Nein, ich habe eine Freundin.